Herzen im Geist vereint, als Teil einer Gemeinschaft sich begreift, doch nur erreicht durch des anderen Ausschluss. Weiß nicht mal, dass